Die Staufer nannten sich selbst nur recht selten nach ihrer Burg auf dem Hohen Staufen, wie wir das heute zu tun pflegen. Sie betonten vielmehr gerne ihre Abkunft von den Saliern, von einer Dynastie der Kaiser und Könige also. Und in der Tat verdankte das Stauferhaus seinen eindrucksvollen Aufstieg ganz wesentlich seiner engen Bindung an die beiden letzten Salierkaiser. Seine seit dem 11. Jahrhundert klarer fassbaren Vertreter hatten vermutlich die Rieskau-Grafschaft um Nördlingen und zeitweise vielleicht auch das schwäbische Pfalzgrafenamt inne. Ihr Geschlecht gehörte damals also wohl durchaus zum Hochadel Schwabens. Überregionaler Rang und Einfluss wuchs jedoch erst jenem Friedrich zu, den der Salier Heinrich IV. 1079 zum Herzog von Schwaben erhob und dem er zugleich seine einzige Tochter Agnes zur Frau gab. Der bedrängte König suchte so in seiner dramatischen Auseinandersetzung mit Papst Gregor dem 7. eine zuverlässige Stütze zu gewinnen, und Herzog Friedrich I. enttäuschte ihn nicht. Er gehörte zeitlebens zu dessen engsten Vertrauten, einflussreichsten Ratgebern und entschlossensten Mitkämpfern, und die gleiche Bedeutung erlangte nach ihm sein Sohn, Herzog Friedrich II. Für Kaiser Heinrich V. Ohne Zweifel zählten die Staufer jetzt zu jener kleinen adligen Spitzengruppe, deren Wirken den Geschicken ganz Deutschlands und des Reiches galt. Als Heinrich V. 1125 kinderlos starb, fiel das reiche saalische Hausgut an die Söhne seiner Schwester Agnes, also an Herzog Friedrich II. Und seinen Bruder Konrad. Friedrich hoffte überdies, als Nachfolger seines Onkels zum deutschen König gewählt zu werden. Doch die Selbstsicherheit, mit der er seinen Anspruch auf die Krone vertrat, schreckte die vornehmen Wähler ab. Sie entschieden sich für den sächsischen Herzog Lothar von Süpplingenburg, dem sich die staufischen Brüder schließlich beugen mussten. Nach Lothars Tod jedoch führte ihr entschlossenes Vorgehen am 7. März 1138 zur Königswahl Konrads, der dann bald allgemein als Herrscher anerkannt wurde. Ihm folgte 1152 sein Neffe Friedrich Barbarossa, den der Papst 1155 zum ersten Stauferkaiser krönte. Wie er empfingen nach ihm sein Sohn Heinrich VI. Und schließlich sein Enkel Friedrich II. In Rom die kaiserliche Würde. Friedrichs des Zweiten Tod im Dezember 1250 beendete die staufische Kaiserherrschaft, mehr noch, zugleich schied das Kaisertum überhaupt als eine über Deutschlands Grenzen hinaus relevante, das mitteleuropäische Imperium repräsentierende und wesentlich mitgestaltende politische Kraft aus. Als etwas später im Mai 1254 Friedrichs Sohn Konrad IV. Während des Kampfes um sein sizilisches Erbe 26-jährig in Unteritalien starb, erlosch formell auch das deutsche Königtum der Staufer. Mit der Hinrichtung von Konrads einzigem Nachkommen, dem erst 16-jährigen Konradin, im Oktober 1268 in Neapel, fand das Geschlecht der Staufer dann in männlicher Linie sein Ende. Wollten wir die Zeit der Staufer streng nach der Dauer ihrer Herrschaft als deutsche Könige und Kaiser bemessen, so hätten wir uns demnach auf die 116 Jahre von 1138 bis 1254 zu konzentrieren. Indessen soll es im Folgenden ja darum gehen, über bloße Zahlen und Fakten hinaus etwas von der wesentlichen Eigenart jener Epoche zu erfassen, in der die Staufer herrschten und handelten, die zentralen sozialen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, religiösen und politischen Grundgegebenheiten und Entwicklungen kennenzulernen, die sie vorfanden und mit denen sie sich auseinandersetzen mussten, die sie mitgestalteten oder sogar wesentlich prägten. So tun wir wohl gut daran, großzügiger das 12. Jahrhundert und wenigstens die erste Hälfte des 13. als die Zeit der Staufer in den Blick zu nehmen. Bevölkerungswachstum und Wandel im bäuerlichen Leben. Die Lage der Menschen, die zu dieser Zeit lebten, war ganz wesentlich durch den Umstand geprägt, dass sich damals die Bevölkerung in ganz Europa stark vermehrte. Präzise Angaben, nach denen sich zwischen 1100 und 1300 beispielsweise die Einwohnerzahl Frankreichs von 6 auf 21 Millionen oder diejenige Deutschlands von 4 auf 12 Millionen erhöhte, beruhen zwar auf höchst unzuverlässigen Grundlagen, dennoch können wir mit aller Vorsicht von einer Zunahme der Bevölkerung Europas während der genannten Zeitspanne um ungefähr das 3- bis 3,5-fache ausgehen. Dieses Wachstum stellte die Gesellschaft angesichts der recht bescheidenen Produktivität der Landwirtschaft vor erhebliche Probleme, denn die Ernte erbrachte in der Regel lediglich das 3- bis 4-fache der Aussaat. Daran änderte auch das sogenannte mittelalterliche Wärmeoptimum, das damals die klimatischen Verhältnisse in Europa bestimmte, trotz seiner wohl überwiegend positiven Effekte nichts Wesentliches. Einigermaßen ausreichend ließ sich die rasch anwachsende Bevölkerung vielmehr nur dann ernähren, wenn man die landwirtschaftlich genutzte Fläche erheblich vergrößerte. Das geschah denn auch während der gesamten Epoche mit großer Intensität. Die bereits seit der Römerzeit relativ dicht besiedelten und gut erschlossenen Regionen Italiens und Frankreichs gingen voran. Rasch erfasste die Bewegung dann, nach Norden und Osten ausgreifend, Flandern, Holland und Deutschland. Dabei kam es neben Projekten zur Eindeichung der Nordseeküste oder zur Entwässerung großer Sumpfgebiete und Moore nun auch in Deutschland in großem Umfang zur Rodung von Wäldern und zur Gründung neuer Siedlungen auf dem so für die landwirtschaftliche Nutzung gewonnenen Land. Natürlich veränderten diese Eingriffe die Landschaft tiefgreifend. Wohl ungefähr 170.000 Siedlungen gab es schließlich im ausgehenden 13. Jahrhundert in Deutschland. So viele wie nie zuvor oder danach. Allerdings handelte es sich dabei ganz überwiegend um äußerst kleine Dörfer mit meist nicht mehr als 60 bis 70 Bewohnern. All diese Erschließungsmaßnahmen erforderten zunächst erhebliche, nicht zuletzt finanzielle Anstrengungen und Vorleistungen. Vorwiegend die Angehörigen der Führungsschicht, also die Könige, der hohe Adel, Bischöfe oder Äbte, setzten denn auch derartige Unternehmungen in Gang. Sie besaßen das nötige Land und Geld und sie verfügten unter ihren Vasallen oder, wie in Deutschland, im Kreis ihrer Dienstleute, der Ministerialen, über das unentbehrliche sachkundige Personal, das die Anwerbung der bäuerlichen Siedler sowie alle Arbeiten vor Ort von der Rodung bis zur Vermessung und Aufteilung des Grundes in die Hand nahm. Der Erzbischof Wilhelm von Reims beispielsweise ließ gegen Ende des 12. Jahrhunderts in den Ardennen zahlreiche Dörfer anlegen. Die Urkunde, in der er die Rechte und Pflichten der bäuerlichen Neusiedler sehr genau regelte, fand im Laufe der Zeit fast unverändert in über 500 neuen Orten Anwendung. Ähnlich wie hier erhielten die Bauern, die einen derartigen Neubeginn wagten, in ihrer neuen Heimat für gewöhnlich auch anderswo ein Haus und Ackerland in Erbpacht zugewiesen, wofür sie einen Pachtzins an den Grundherren zu zahlen hatten. Dieser beanspruchte überdies einen Anteil an ihren Ernteerträgen und an den vom Dorfgericht verhängten Geldstrafen sowie mancherlei Gebühren. Er legte die im Dorf geltende Rechtsordnung fest und kontrollierte durch seine Dienstleute die für die dörfliche Verwaltung und Gerichtsbarkeit verantwortlichen Schultheißen und Schöffen. In der Regel zogen die hochgestellten Initiatoren auf Dauer erheblichen Nutzen aus ihren Bemühungen um den zeitgemäßen Ausbau ihrer Lande. Sie erhöhten auf diese Weise nicht nur ihre Einnahmen ganz beträchtlich, die Herrschaft über eine große und stets noch wachsende Zahl von Untertanen erweiterte zudem ihre Handlungsmöglichkeiten, Sie vergrößerte ihren Einfluss und mehrte ihr herrscherliches Ansehen. Zweifellos verbesserten sich die Lebensbedingungen der beteiligten Bauern gleichfalls. Die lästige Verpflichtung zu persönlichen Diensten auf dem Land des Herrn beschwerte sie nicht mehr. Das ihnen zugewiesene Land bot eine gewisse existenzielle Sicherheit. Sie konnten dort selbstständig mit ihrer vollen Arbeitskraft markt- und gewinnorientiert wirtschaften und ihre alltäglichen Angelegenheiten eigenverantwortlich innerhalb ihres Heimatdorfes regeln. Die Dorfgemeinschaft bildete sich so allmählich zur Dorfgenossenschaft weiter. Statt des Herrenhofes wurde das Dorf zum bäuerlichen Lebensmittelpunkt. Diese positive Entwicklung erfasste bald auch solche Bauern, die nach wie vor auf seit alters bewirtschaftetem Grund lebten. Verständlicherweise erstrebten sie für sich ebenfalls günstigere, mit denen der neu gegründeten Dörfer vergleichbare Existenzbedingungen. Doch auch viele ihrer Herren erkannten die Vorteile, die ihnen die dort praktizierte neuartige Organisation des agrarischen Produzierens bot. So teilten sie das bisher von dienstpflichtigen Hörigen bestellte Herrenland auf, verpachteten es und verlangten als Ersatz für die nun unnötig gewordenen persönlichen Dienste Geldzahlungen. Den Bauern aber brachte eine derartige Auflösung des alten Wirtschaftssystems im Allgemeinen wohl die ersehnte Besserstellung, mehr persönliche Freiheit und Unabhängigkeit. Trotz all dem blieb die bäuerliche Existenz mancherlei Schwierigkeiten und Gefahren ausgesetzt, schlimmen Unwettern, schweren, lang anhaltenden Hungersnöten, dazu den Versuchen der Grundherren, die Besitzrechte ihrer Bauern zu schmälern oder deren finanzielle Belastung zu erhöhen. Überdies mehrten sich bereits vor der Mitte des 13. Jahrhunderts die Hinweise auf eine zunehmende Knappheit des Landes. Darauf deutet etwa die Beobachtung hin, dass nun auch ungünstige Böden etwa in den höheren Lagen der Mittelgebirge oder der Alpen genutzt wurden, oder dass die auf Rodungsland neu entstehenden Hufen nun wesentlich kleiner ausfielen als ein Jahrhundert zuvor. In den Dörfern wuchs die Zahl der Kleinbauern, die jetzt oft schon die Mehrheit der Dorfbewohner bildeten, und der Gegensatz zwischen ihnen und der wohlhabenden bäuerlichen Oberschicht vertiefte sich. Die hier angesprochenen Probleme erklären wenigstens zu einem Teil, weshalb sich mancher bäuerliche Bewohner des Altsiedellandes in der Hoffnung auf eine echte Verbesserung seiner Lebensverhältnisse zu einem völligen Bruch mit seiner gewohnten Umgebung und zur Auswanderung in das Gebiet östlich der deutsch-slawischen Siedlungsgrenze oder zum Neuanfang in einer Stadt entschloss. Beides hatte bedeutsame gesellschaftliche Konsequenzen. Die Ostsiedlung. Die von Slawen bewohnten Territorien östlich von Elbe und Saale waren in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts von besonders fruchtbaren Zonen abgesehen nur äußerst dünn besiedelt. Zu ersten Erschließungsmaßnahmen mit Hilfe deutscher Kolonisten kam es in den bereits unter deutscher Herrschaft stehenden Regionen, also beispielsweise zwischen Elbe und Saale. Überall sonst bedurfte der Ausbau slawischer Lande durch deutsche Siedler der Absprache mit den dort regierenden slawischen Herrschern. Nicht selten suchten deutsche Fürsten ihre Siedlungspläne dort indes mit militärischer Gewalt durchzusetzen. Das vielleicht berühmteste Beispiel für dieses kriegerische Vorgehen dürfte der sogenannte Wendenkreuzzug sein, zu dem im Jahr 1147 zahlreiche Fürsten aus dem nordöstlichen Deutschland an ihrer Spitze der Sachsenherzog Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär, der künftige Markgraf von Brandenburg, mit kirchlicher Billigung in den slawischen Osten aufbrachen, anstatt ins Heilige Land zu ziehen. Ihr Erfolg hielt sich in recht bescheidenen Grenzen. Dennoch setzte die deutsche Ostsiedlung eben in den 1140er Jahren endgültig in nennenswertem Umfang ein, als nämlich Graf Adolf von Holstein flämische, holländische, westfälische und friesische Kolonisten nach Ostholstein rief. Seit 1160 folgten, von Heinrich dem Löwen auf den Weg gebracht, ähnliche Aktionen in dem von ihm unterworfenen westlichen Mecklenburg oder auf Initiative Albrechts des Bären in Westbrandenburg. Das staufische Herrscherhaus blieb keineswegs hinter den Fürsten zurück. Konrad III. Und dann besonders energisch Friedrich Barbarossa sorgten für die Erschließung des Pleißenlandes, des Vogtlandes und des Raumes um Eger durch Rodung und bäuerliche Ansiedlung und schufen so an strategisch wichtiger Stelle ein wohlentwickeltes, zusammenhängendes Reichsterritorium. Im 13. Jahrhundert ging die Ostsiedlung eher noch verstärkt weiter. Sie erfasste mit ihren tiefgreifenden Veränderungen nun einen großen geografischen Raum, der Mecklenburg, Pommern, Ostbrandenburg, die Nieder- und Oberlausitz, Schlesien sowie den Westen des Ordenslandes Preußen einschloss. Außerdem kleinere Siedlungszonen in Böhmen, Mähren und Ungarn. Im Unterschied zum 12. Jahrhundert verbreitete sich diese eindrucksvolle Migrationswelle jetzt, von der Ausnahme Preußens abgesehen, in aller Regel ohne den Druck militärischer Gewalt. Wie ihre deutschen Standesgenossen riefen die slawischen Fürsten Mecklenburgs, Pommerns oder Schlesiens, inzwischen durchweg christlichen Glaubens, die Kolonisten aus eigenem Antrieb in ihre Lande, weil sie sich von deren Wirken, ihren modernen Formen des Wirtschaftens, meist mit Recht, die Erhöhung ihrer Einkünfte wie ihres Ansehens versprachen, häufig zudem die bessere Sicherung von umstrittenen Grenzzonen im harten, immer wieder kriegerischen Konkurrenzkampf mit den fürstlichen Nachbarn. Die bäuerlichen Einwanderer stammten jetzt offenbar in ihrer Mehrheit nicht mehr aus dem deutschen Altsiedelland, sondern aus den erst seit dem 12. Jahrhundert von Deutschen bewohnten Regionen östlich der Elbe und Saale. Sie erwarteten und erhielten die ihnen von Rodungsprojekten in ihrer alten Heimat her vertrauten Rechte, während die einheimischen slawischen Bauern nur dann unmittelbar von der Neugestaltung ihrer Heimat profitierten, wenn sie, was durchaus vorkam, in die Umstrukturierungsmaßnahmen einbezogen waren. Auch in der Umgebung der Fürsten traten die aus westlichen Nachbarterritorien einwandernden deutschen Ritter wegen ihrer militärischen Kenntnisse und ihres von der westlichen Ritterkultur geprägten attraktiven Lebensstils mehr und mehr in den Vordergrund. Dazu förderten die Landesherren durch Schenkungen und Privilegierungen sehr energisch die Gründung von Klöstern, insbesondere der Zisterzienser und Templer, die sich oft zu Zentren des Landesausbaus entwickelten. Die neuen Lebens- und Arbeitsformen, die die deutschen Einwanderer mitbrachten, erwiesen sich auf Dauer als vorteilhaft, nicht nur für diese selbst, sondern auch für die einheimischen Slawen einfachen wie insbesondere adligen Standes, was die slawische Assimilation offenbar sehr erleichterte. Zugleich festigten sich die bereits bestehenden, in erster Linie lehnsrechtlichen Bindungen der slawischen Fürsten an das Reich und die endgültige Westorientierung der schlesischen Piastenherzöge zeichnete sich immerhin ziemlich klar ab. Das sprachlich-kulturell wie rechtlich und politisch deutsch geprägte Gebiet dehnte sich deutlich nach Osten hin aus. Für alle, die im Bereich der Ostsiedlung Herrschaft ausübten, gehörte zum effizienten Landesausbau ganz selbstverständlich die Gründung von Städten. So entstanden durch ihre Initiative wichtige städtische Mittelpunkte wie Lübeck, Rostock, Berlin, Frankfurt an der Oder und Breslau. Deren Gründer hielten sich auch dabei an westliche Vorgehensweisen, an Vorbilder, die sich ihnen in Deutschland boten, die sich zuvor jedoch bereits im Süden und Westen Europas herausgebildet hatten. Der Aufschwung der Städte. Schon seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert nämlich führten die engen Wirtschaftsbeziehungen zu Byzanz und zur arabischen Welt sowie das starke Wachstum der Bevölkerung zu einer Blüte süditalienischer Städte wie Amalfi, Bari oder Messina und bald auch Venedigs. Gleichzeitig gewannen Genua und Pisa den dominierenden Einfluss auf den Handel im westlichen Mittelmeer. Die Kreuzzüge und die Errichtung der Kreuzfahrerstaaten in Palästina und Syrien stärkten die überragende Position der italienischen Kaufleute im Fernhandel noch weiter. Und schnell profitierten von diesen Aktivitäten auch die Städte im Landesinneren, insbesondere in der Po-Ebene und in der Toskana. Dort stieg die Einwohnerzahl der Städte während der Stauferzeit denn auch vorwiegend durch Zuzug der Landbevölkerung besonders drastisch. In Mailand, Genua, Venedig und Florenz lebten damals wahrscheinlich über 80.000 Menschen. Fast überall nahmen die Vertreter der erfolgreichen Aufsteigerschicht der Kaufleute und Bankiers zusammen mit Angehörigen des Grundbesitzenden und überdies meist gleichfalls kaufmännisch tätigen Adels ganz folgerichtig immer selbstständiger das Stadtregiment in die Hand. Zu einem ähnlichen Wachstum bestehender Städte wie auch häufiger als in Italien zu Neugründungen kam es in Frankreich. Was Größe und Bedeutung anlangt, lässt sich unter ihnen immerhin Paris, die zentrale Königsstadt, mit den großen lombardischen Städten vergleichen, und in Flandern bildete sich, konzentriert um Gent und Brügge, geradezu ein Netz wirtschaftlich außerordentlich reger Städte. Mit einem gewissen Verzug entfaltete sich das Städtewesen in Deutschland erst im Laufe des 12. Jahrhunderts. Nun aber wuchsen auch hier die bestehenden Städte recht stürmisch. Zugleich setzte eine wahre Neugründungswelle ein, die 1120 mit der Anlage Freiburgs im Breisgau durch die Zähringer begann und erst um 1300 verebbte. Der Prozess erfasste zunächst den Westen, das Gebiet am Niederrhein mit dem Zentrum Köln, das für lange Zeit die städtereichste und wirtschaftlich führende Region Deutschlands bleiben sollte. Allerdings war die Städteförderung von Anfang an und noch unter Friedrich II. Auch ein wesentliches Merkmal der staufischen Territorialpolitik. Sie verhalf dem Reichslandgebiet gleichfalls zu einer großen Zahl neuer städtischer Zentren und zum Anschluss an das hohe niederrheinische Niveau. Ähnliches gilt für Bayern oder, etwa unter dem Regiment Heinrichs des Löwen, für Sachsen. So erlebten Nürnberg, Ulm, Frankfurt, Braunschweig, München oder Lübeck jetzt ihre erste Blüte. Dass für die Fürsten des Ostens Städtegründungen im 13. Jahrhundert ein unverzichtbares Element ihrer Erschließungspolitik bildeten, sahen wir bereits. Ende des 13. Jahrhunderts existierten in Deutschland etwa 3500 Städte. Die allermeisten glichen freilich mit 500 bis 2000 Bewohnern eher Dörfern. Nur wenige wie Lübeck, Nürnberg oder Wien brachten es auf 20.000 Einwohner, Köln, die größte unter ihnen, auf ungefähr 40.000. Als Städtegründer taten sich bis weit ins 13. Jahrhundert hinein vorwiegend die staufischen Herrscher sowie die geistlichen und weltlichen Fürsten hervor. Sie partizipierten als Stadtherren an den in ihren Gründungen erwirtschafteten Erträgen und sie nutzten diese Gründungen zugleich als wertvolle administrative und militärische Zentren. In der Regel gaben sie ihnen eine eigene, auf die Erfordernisse der bürgerlichen, also handwerklichen und kaufmännischen Erwerbs- und Lebensform abgestimmte Rechtsordnung. Freilich besaßen meist nur jene Einwohner der Stadt, denen dort ein Haus oder ein Grundstück gehörte, das Bürgerrecht. Und auch unter den Bürgern selbst gab es große Gegensätze. Eine kleine Elite, das künftige Patriziat, vertrat für gewöhnlich die Bürgerschaft gegenüber dem Stadtherrn. Zu ihr gehörten die Mitglieder der etablierten Kaufmannsfamilien sowie nicht selten Ministeriale, also Dienstleute des Stadtherren, die in seinem Auftrag die zentralen Ämter der Stadtverwaltung versahen, sich dabei jedoch so stark mit den Interessen ihrer Stadt identifizierten, dass sie an der Seite der bürgerlichen Führungsschicht gegen ihren Herrn für sie einstanden. Vielen deutschen Städten gelang im Laufe des 13. Jahrhunderts mit der Einführung der Ratsverfassung ein entscheidender Schritt zur Autonomie. Utrecht und Lübeck gingen um 1200 voran und besonders schnell folgten die neuen Städte in den östlichen Ausbaugebieten. Um kompetente Handwerker oder Kaufleute dorthin zu locken, erhielten sie nämlich oft von Anfang an mit dem Lübecker oder Magdeburger Stadtrecht einen Rat. Dort saßen überall in Deutschland für gewöhnlich 12 oder 24 Ratsherren aus den führenden städtischen Familien, die es meist geschickt verstanden, dem Stadtherrn unter Ausnutzung seiner politischen oder finanziellen Schwierigkeiten eine Herrschaftsposition um die andere zu entreißen. In der dramatischen Umbruchszeit nach 1240 gelang es einigen Bischofsstädten wie Regensburg, Mainz, Worms oder Köln sogar, die völlig unabhängige Position einer nur lose noch dem Reich verbundenen freien Stadt zu erringen. Sonst wahrten die fürstlichen Stadtherren in der Regel einen gewissen, wenngleich von Ort zu Ort sehr unterschiedlich spürbaren Einfluss. Eine besondere Stellung nahmen die Königs- oder künftigen Reichsstädte ein, das heißt die Städte auf staufischem Hausgut bzw. auf Reichsgut. Als bedeutsame militärische, wirtschaftliche und administrative Mittelpunkte der Reichslande erfuhren sie zwar die intensive Förderung ihrer staufischen Herren. Zahlreiche königliche und kaiserliche Privilegien bestätigten und mehrten die persönlichen Rechte und Freiheiten ihrer Bürger und erleichterten sachkundig deren wirtschaftliche Aktivitäten. Das Stadtregiment aber lag ganz bei der von den Staufern aufgebauten Reichsgutverwaltung, genauer bei den Schultheißen, Männern vorwiegend ministerialischer Herkunft, die der König einsetzte, abberief und kontrollierte. Erst nach dem Tod Friedrichs II. Und Konrads IV., also seit 1255, begann sich in den Königsstädten, zunächst in Ulm oder Reutlingen, die Ratsverfassung zu verbreiten. Nach dem Ausfall des königlichen Stadtherrn und seines Schutzes sahen sich seine Städte genötigt, ihr Geschick selbst in die Hand zu nehmen, um in dem damals ausbrechenden Kampf um die verwaisten staufischen Positionen ihre unmittelbare Bindung an König und Reich zu verteidigen. Ihre Wandlung zu Reichsstädten hatte begonnen. Die Wissenschaft und ihre Pflegestätten, Schulen, Universitäten, Herrscherhöfe. Als immer wichtiger werdende Mittelpunkte des gesellschaftlichen Lebens gewannen Europas Städte bald auch zunehmende Bedeutung im Bildungswesen. Während sich in Deutschland allerdings das Niveau der städtischen Dom- und Stiftsschulen erst im 13. Jahrhundert spürbar hob, wirkten in Frankreich an einzelnen derartigen Institutionen bereits ein Jahrhundert zuvor Gelehrte von europäischem Rang und zogen Studenten von weit her an, aus England etwa Johannes von Salisbury, den großen Denker und Geschichtsschreiber, aus Deutschland den späteren Bischof Otto von Freising, den Biografen Friedrich Barbarossas. In glänzendem Ruf stand die Domschule von Chartres, deren Lehrer sich als hervorragende Kanonisten und Theologen ebenso auszeichneten wie durch ihre Beschäftigung mit antiker Philosophie, Naturwissenschaft und Medizin. Sie benutzten dabei schon die damals in Süditalien und vor allem in Toledo eifrig gefertigten lateinischen Übersetzungen arabischer Schriften, welche Werke antiker Autoren wie Aristoteles überlieferten und kommentierten. Noch größeres Ansehen genoss gewiss Paris mit seiner Kathedralschule und den zahlreichen anderen Abtei-, Stifts- und sogar Privatschulen. Der berühmte Abélard etwa lehrte dort und zeigte mit der sogenannten scholastischen Methode einen Weg, mit Widersprüchen im traditionellen, auf Autoritäten bauenden Denken wissenschaftlich, nämlich von der Ratio gelenkt, umzugehen und so neue Lösungen zu entwickeln. Seine der Vernunft geleiteten Logik großes Gewicht beimessende Theologie fand viel Zustimmung, brachte ihm freilich die entschiedene Gegnerschaft des hochgeachteten, einflussreichen Zisterzienserabtes Bernhard von Clairvaux ein. Der Streit, in dem sich letztlich zwei fundamental gegensätzliche theologische Positionen gegenüberstanden, führt sehr klar die Vorbehalte und Widerstände vor Augen, denen die neue Wissenschaft des 12. Jahrhunderts mit ihrem Eintreten für die Urteilsfähigkeit des individuellen Intellekts begegnete. Kurz vor 1200 schlossen sich die Lehrer der verschiedenen Pariser Schulen zu einer Universitas Magistrorum, zu einer Art Standesorganisation zusammen, um ihre Interessen wirkungsvoller zu vertreten. Da sie zum Teil hohes Ansehen genossen und dem König wie der Stadt, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, sehr an ihrem dauerhaften Wirken in Paris lag, setzten sie ihre Vorstellungen von Lehrfreiheit, Studienbetrieb oder der Erteilung der Lehrbefugnis in der Tat bei König und Bischof durch, wenngleich insbesondere dem Papst gewisse Kontrollrechte blieben. So trat die erste Universität Europas ins Leben, eine vom Papsttum als einer der beiden Universalgewalten anerkannte Bildungseinrichtung, deren Mitglieder umfassende Privilegien und Autonomierechte genossen und deren Professoren eine Vielzahl von Fächern auf höchstem Niveau vertraten. Etwa 6000 Menschen aus ganz Europa studierten um 1250 in Paris, und zwar vor allem Philosophie, einschließlich der jetzt grundlegend für jedes Studium werdenden Logik und der Naturwissenschaft sowie Theologie. Die hohe Studentenzahl beweist eindrücklich, welch enorme Nachfrage nach Bildung und Wissenschaft jetzt in Europa herrschte. Freilich gab es erst jetzt auch Großstädte, die über die zur Versorgung so vieler Studenten nötige Infrastruktur verfügten. Fast gleichzeitig mit Paris erlebte Bologna eine vergleichbare Entwicklung. Dort bildeten seit langem spezielle Schulen Notare, Richter und Verwaltungsleute aus. Dabei stand zunächst das römische Recht völlig im Mittelpunkt. Später trat das Kirchenrecht an seine Seite. Da die Stadt zum Imperium gehörte, verwundert es nicht, dass Kaiser Friedrich Barbarossa früh die Bologneser Rechtsschulen und ihre gelehrten Lehrer kennenlernte. Wohl auf ihre Anregung hin stellte er ein Privileg zum Schutze der in die Fremde ziehenden Studenten aus, und ihres sachkundigen Rates bediente er sich 1158 bei der Abfassung der wichtigen roncalischen Gesetze. Es waren in Bologna dann die Studenten, an ihrer Spitze allerdings Kleriker und Adlige in bereits hoher Stellung, die sich um 1200 in zwei Vereinigungen oder Universitatis organisierten. Sie formulierten ihre Vorstellungen vom Lehrbetrieb, von der Bezahlung der Professoren und von der Rolle der Stadt und vermochten sie bis gegen 1250 tatsächlich durchzusetzen. Im seit 1194 staufisch regierten Königreich Sizilien schließlich blühte bereits im 12. Jahrhundert zu Salerno die europaweit angesehenste Medizinschule, deren Professoren ihr exzellentes Wissen und Können ihrer praktischen Erfahrung wie dem Studium teilweise am Ort selbst ins Lateinische übersetzter arabischer und griechischer Fachliteratur verdankten. Friedrich II. Verlieh der Schule 1231 ein medizinisches Ausbildungsmonopol im sizilischen Königreich und erließ Rahmenrichtlinien für das dortige Studium, die Prüfungen und die ärztliche Approbation. Vor allem aber gründete er 1224 ohne an schon vorhandene Einrichtungen anzuknüpfen, die Universität Neapel, an der mit Ausnahme der Medizin und Theologie alle damals aktuellen Fächer vertreten waren. Wobei freilich der Rechtswissenschaft und damit der Ausbildung königlicher Beamter auf dem in Bologna üblichen hohen Niveau eine zentrale Bedeutung zufiel. Der Herrscher berief und bezahlte die Professoren, sorgte für angemessene Lebensbedingungen der Studenten, aber gleicherweise etwa für die Beteiligung seiner Beamten an den Abschlussprüfungen. So entstand in Neapel die erste rein staatliche, ohne jeden sonstigen, vor allem ohne jeden kirchlichen Einfluss gegründete und geführte Universität und damit ein Hochschultyp, dem noch heute mit allen seinen Vorzügen und Nachteilen beispielsweise in Deutschland bei weitem die meisten Universitäten entsprechen. Während der Stauferzeit allerdings suchen wir dort eine der neuen Universität vergleichbare Einrichtung vergebens, wenngleich an der Spitze des Studium Generale der Dominikaner in Köln seit 1248 Albertus Magnus stand, also der wohl beste Kenner des damaligen naturwissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Wissens. Im Übrigen boten die Höfe von Bischöfen oder von weltlichen Fürsten wie Heinrich dem Löwen und ebenso natürlich Abteien und Stifte, gelehrten Geistlichen, zuweilen durchaus auch Frauen wie Hildegard von Bingen, geeignete Bedingungen für ihre wissenschaftliche oder literarische Arbeit. Erst seit kurzer Zeit erfassen wir zudem auch die regen Beziehungen Friedrich Barbarossas und seines Hofes zu profilierten Intellektuellen seiner Zeit klarer. Längst bekannt ist hingegen, welche zentrale Rolle die Wissenschaft im Leben Kaiser Friedrichs II. Spielte. Er zog bedeutende Gelehrte an seinen Hof, diskutierte mit ihnen philosophische oder theologische Probleme, förderte ihre Studien und sorgte dafür, dass ihnen die wichtigste Fachliteratur zur Verfügung stand. In seinem Auftrag übertrug der berühmte Michael Scotus zusammen mit jüdischen Spezialisten eine ganze Reihe der Aristoteles-Kommentare des arabischen Philosophen Averroes ins Lateinische, also jener Werke, die im Abendland bald höchste Wertschätzung als maßgebende Interpretation des Aristoteles gewinnen sollten. Vor allem jedoch legte der Kaiser selbst mit seinem Falkenbuch eine Untersuchung vor, die neue Erkenntnisse zur Ornithologie beisteuerte und der damals allenfalls vereinzelt angewandten experimentellen Methode große Bedeutung zumaß. Wichtiger noch, ihr lag die zukunftsweisende Vorstellung zugrunde, dass die natürlichen Prozesse ihre Ursache nicht außerhalb der agierenden Körper, etwa in deren Beziehung zu vollkommeneren Geschöpfen und letztlich zu Gott hätten, wie dies die großen Summen des Thomas von Aquino nahelegten, sondern in diesen Körpern selbst und deshalb allein durch deren Analyse erklärt werden könnten. Die Baukunst zwischen Spätromantik und Gotik. Die neue Zentralitätsfunktion der Städte brachte es mit sich, dass dort technische Meisterwerke wie die steinernen Brücken in Würzburg, Regensburg oder Prag entstanden, vor allem aber hervorragende Schöpfungen des Kirchenbaus und der Plastik. Während nordfranzösische Bischöfe wie Maurice de Sully in Paris bereits in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts ihre Kathedralen im eben jetzt in ihrer Heimat aufkommenden modernen Stil der Frühgotik neu errichteten, dominierten in Deutschland noch fast 100 Jahre lang die traditionellen Formen der Romanik. Indes führten die deutschen Baumeister die Kunst der Spätromanik zu einem letzten äußerst eindrucksvollen Gipfel. Das bezeugen der 1181 nach 50-jähriger Bauzeit geweihte Wormser Dom, der zwischen 1200 und 1239 errichtete Westchor des Mainzer Doms oder die ungefähr gleichzeitig entstandene Stiftskirche zu Limburg an der Lahn. Dazu, außerhalb von Städten doch nicht minder eindrücklich, Klosterkirchen wie jene der Zisterzienserabtei Maulbronn aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Der 1237 vollendete Neubau des Bamberger Doms hielt sich bei der abschließenden Errichtung der Westtürme allerdings offensichtlich an französische Vorbilder. Und beim Schöpfer des berühmten Bamberger Reiters handelt es sich wohl ebenso um einen in Reims geschulten Künstler wie beim Architekten des gegen 1250 fertiggestellten Naumburger Westchores oder dem Meister der ihrer Wirklichkeitstreue wegen bestechenden dortigen Stifterfiguren. Inzwischen wuchsen in Deutschland freilich bereits rein gotisch konzipierte Kirchenbauten in die Höhe, so seit 1227 die Liebfrauenkirche in Trier, seit 1235 über dem Grab der eben heilig gesprochenen Thüringer Landgräfin Elisabeth die Marburger Elisabethkirche. Eine ähnliche Neuausrichtung prägte zur gleichen Zeit die Kathedralbauten in Metz und Straßburg und seit 1250 setzte dann überall der Prozess der Aneignung und selbstständigen Weiterentwicklung der gotischen Stilelemente ein. Natürlich betätigten sich auch weltliche Fürsten als Bauherren. Die großartigen Neubauten, die Heinrich der Löwe in Braunschweig während der 1170er Jahre um das nördlich der Alpen ganz neuartige bronzene Löwenstandbild gruppierte, die Stiftskirche St. Blasius nämlich und die Pfalz Dankwarderode, machten die Stadt fast schon zu einer Art herzoglicher Residenz und führten, wie dies Heinrichs Absicht war, zugleich seinen außerordentlichen Rang aller Welt vor Augen. Ganz ebenso sahen die staufischen Herrscher, allen voran Barbarossa, in den zahlreichen Pfalzanlagen, die sie neu aufführen und mit großem Aufwand ausstatten ließen, sowohl Zentren der Reichsgutverwaltung wie unmissverständliche Zeichen ihrer überragenden kaiserlichen Macht und Würde. Besonders beeindruckte die Zeitgenossen offenbar die Pfalz Hagenau, in der sich noch Friedrich II. Während seiner Deutschlandaufenthalte mit einer gewissen Vorliebe aufhielt. Seine eigenen Bauten im Königreich Sizilien nehmen in ihrer Zeit eine gewisse Sonderstellung ein. Man denke etwa an das in der mittelalterlichen Kunst bis dahin beispiellose, leider wie der prächtige Residenzpalast zu Foggia, zerstörte Brückentor zu Capua. Erhalten blieben, zum Teil durch Umbauten entstellt, ganz überwiegend Kastelle. Auch sie sollten mit der geometrischen Klarheit und Ausgewogenheit ihrer Struktur wie mit der Qualität und dem Reichtum der Ausführung die Beschauer an die kaiserliche Erhabenheit gemahnen und Bewunderung wie furchtsamen Respekt bei ihnen auslösen. Unter dem Einfluss der Kastellbauten der Normannenzeit und der darin aufgegangenen älteren Traditionen, doch gewiss ebenso etwa jenem der zeitgenössischen, nordfranzösischen und oberrheinischen Plastik, entstanden Werke ganz eigener Prägung, deren Geschlossenheit und strenge Schönheit das Castel del Monte, das berühmteste unter ihnen, wohl in der Tat am faszinierendsten zur Geltung bringt. Die Entfaltung der muttersprachlichen Dichtung. Einem Trend der Zeit folgte der Hof Friedrichs II., als eine Reihe seiner Mitglieder, adliger wie bürgerlicher Herkunft, zusammen mit dem Herrscher selbst daran gingen, Gedichte in ihrer süditalienischen Muttersprache, nicht selten in der in ihrem Kreis erfundenen Sonettform, zu verfassen und so den ersten, vielleicht wichtigsten Schritt auf dem Weg zur einheitlichen italienischen Schriftsprache zu tun. In vollem Gang war damals nämlich bereits Europas Abkehr von der universalen Geltung des Lateinischen als der Sprache, in der allein Texte von Relevanz und Niveau formuliert werden konnten, und die Neubewertung der Volkssprachen als höchst leistungsfähiger Instrumente zur Schilderung individueller Gefühle und Erlebnisse. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts begannen südfranzösische Liedermacher, Liebesgedichte in provenzalischer Sprache zu verfassen. In der Zeit zwischen 1150 und 1250 traten dann die bedeutendsten Vertreter dieser Troubadour-Dichtung mit ihren kunstvoll nuancenreichen Schöpfungen hervor. Ihnen gleich taten es in Nordfrankreich und in ihrer altfranzösischen Sprache Künstler wie Chrétien de Troyes. Seinen außerordentlichen Ruf und Einfluss verdankte Chrétien jedoch seinem epischen Werk. Seinen großen, von der ritterlichen Welt am Hofe des sagenhaften Königs Artus handelnden Romanen. Meisterhaft verstand er es dort, mit dem aus der keltischen Mythologie stammenden Stoff Erkenntnisse seiner Zeit, Probleme seiner christlich geprägten Gegenwart zu verschmelzen. In Deutschland, wo kurz nach 1150 die ersten volkssprachlichen Dichtungen erschienen, erkannte man bald den Rang und die Aktualität von Chrétiens Werk. An dessen Vorbild angelehnt, schilderte der zwischen 1180 und 1220 wirkende Hartmann von Aue, ein gebildeter oberrheinischer Ministeriale, in seinen Epen die höfische Gesellschaft seiner Zeit mit scharfem Blick für deren Glanz wie für deren problematische Seiten. Ganz ähnlich spielt im Parzival seines Zeitgenossen Wolfram von Eschenbach die Artusrunde und damit die Problematik der ritterlichen Lebensform eine zentrale Rolle. Dazu tritt als wesentliche Erweiterung der Thematik indes die Suche des Titelhelden nach Erlösung von Schuld und Sünde durch Gott. Der ebenfalls um 1210 schreibende Gottfried von Straßburg hingegen stellte in seinem Versroman Tristan und Isolde der höfisch-ritterlichen Gesellschaft die Liebe als eine alle gesellschaftlichen Werte und Ordnungen außer Geltung setzende Kraft gegenüber. Gleichzeitig mit diesen Meisterwerken der Epik entstanden Gedichte, vorwiegend Minnesang, also Liebeslyrik, von höchster Qualität. Als bedeutendster Repräsentant dieser mittelhochdeutschen Lyrik, vielleicht als die herausragendste Dichterpersönlichkeit jener Zeit überhaupt, darf wohl Walter von der Vogelweide gelten, seines sprachlich-formalen Könnens wie der inhaltlichen Schönheit und Fülle seines Werkes wegen. Als engagierter Kommentator der Zeitgeschichte führte er seit 1213 als entschiedener Anhänger Friedrichs II. Zudem die politische Spruchdichtung zu einer ersten Blüte. Aufs Ganze gesehen schufen die Epiker und Lyriker mittelhochdeutscher Sprache in den Jahrzehnten um 1200 eine beeindruckende Zahl noch heute faszinierender, ja bewundernswerter Werke von hohem Rang, die jene Epoche zum ersten glanzvollen Höhepunkt des literarischen Schaffens in Deutschland machen. Ketzer und religiöse Reformgruppen. Die wachsende Aufmerksamkeit, die die Repräsentanten der Kirche den neuen, komplizierteren Herrschaftstechniken widmeten, verstärkte offenbar vor allem in den Städten den Eindruck, der hohe Klerus sei vorwiegend mit weltlichen Sorgen beschäftigt. Jedenfalls wurden die europäischen Städtelandschaften bald zu Schwerpunkten der Kritik an der Verweltlichung der Kirche. Zum ersten Mal im Mittelalter überhaupt fanden jetzt Ketzergruppen ernstzunehmenden Widerhall vor anderen die Katharer oder Albigenser. Während sie in Nordfrankreich und im Rheinland, wo sie gegen 1140 auftauchten, nicht dauerhaft Fuß zu fassen vermochten, spielten sie in Oberitalien und Südfrankreich ein Jahrhundert lang eine bedeutsame Rolle. Trotz ihrer vom christlichen Glauben klar abweichenden, dualistischen Weltanschauung stießen sie dort wegen ihrer eindrucksvollen Christusnachfolge als arme, heimatlose Wanderprediger auf große Bewunderung und viel Sympathie. Nicht der vom Papst Innozenz III. Gegen sie ausgerufene Kreuzzug änderte daran etwas, sondern erst die Inquisition der Bettelorden. Vielen Christen wurde mit dem Zustand der Kirche indes auch ihre eigene Lebensführung, ihr neuartiger bürgerlicher Wohlstand, ja Reichtum zum Problem. Valdez und seine Genossen etwa, reiche Kaufleute in Lyon, verschenkten, beeindruckt von Christi Vorbild, ihr Vermögen und zogen wie er arm und predigend durchs Land. Ganz ähnlich suchte eine schnell anschwellende Zahl von Frauen nach neuen, aktiveren Frömmigkeitsformen. Sie fanden zunächst Aufnahme oder doch Unterstützung bei den etablierten Orden, etwa den Zisterziensern, doch diese überforderte die gewaltige Aufgabe bald. Viele Frauen wählten ohnehin von vornherein eine von kirchlicher Regelung und Kontrolle freie, karitative und weltzugewandte religiöse Lebensweise. Nördlich der Alpen setzte sich für sie nach 1200 allgemein der Name Beginen durch. Innozenz III. Erkannte offenbar den Ernst und die Dynamik dieser religiösen Aufbruchbewegung, wie die Gefahr, dass sie dem kirchlichen Einfluss entgleiten könnte. Es gelang ihm vielfach, Reformgruppen, sofern sie die orthodoxe Lehre und die kirchliche Ordnung akzeptierten, mit ihrem bewundernswerten Engagement für die Kirche zurückzugewinnen. Seine flexible Haltung ermöglichte es überdies den Männern um Dominikus, wie dem Kaufmannssohn Franz von Assisi und seinen Gefährten, ihre Arbeit als vom Bettel lebende, bald vorwiegend in den städtischen Zentren wirkende Prediger von Anfang an innerhalb der Kirche zu tun. Der Herrscher und sein Hof, Feste und Turniere. Die tiefgreifenden Umbrüche der Stauferzeit beeinflussten und veränderten, wie wir bereits mehrfach sahen, in vielfältiger Weise auch das Verhalten der Herrschenden, der hohen Geistlichkeit, der Fürsten und Könige. Sie nützten die sich nun bietenden Möglichkeiten des intensiven Ausbaus ihrer Lande, der Städtegründung, der Förderung des Handels. Dabei stützten sie sich häufig auf kleine Adlige, in Deutschland jedoch überwiegend auf eine Spitzengruppe von Dienstleuten oder Ministerialen, die, obgleich eigentlich unfrei, ihrer Sachkunde und Erfahrung wegen schnell unentbehrlich wurden, zum Teil sogar wichtige Hofämter wie das des Kämmerers, des Schenken oder des Marschalls innehatten. In der Regel gelang es diesen Fachleuten mit erstaunlicher Kompetenz und sehr effizient, die wachsenden Besitztümer und Einkünfte ihrer fürstlichen Herren zu verwalten. Prächtige Bauten kündeten unübersehbar von deren Rang und Gewicht. Wer unter ihnen Sinn und Geld dafür hatte, zog Gelehrte und Künstler an seinen Hof, unterstützte deren Schaffen und sonnte sich im Glanz ihrer sein Mäzenatentum rühmenden Werke. Dazu fand sich besonders günstige Gelegenheit bei den Hoffesten, zu denen die Großen bei entsprechender Stellung des Einladenden sogar aus der Ferne mit ihrem prächtig ausgestatteten ritterlichen Gefolge zusammenströmten. Dichter adliger oder ministerialischer Herkunft traten dort auf, daneben fahrende Sänger, Berufsdichter mit einer gewissen Bildung, die ganz auf die Unterstützung fürstlicher Mäzene angewiesen waren. Sie priesen die Kampfesabenteuer, das vorbildlich tugendhafte Verhalten ihrer ritterlichen Helden, sangen von deren treuem Einsatz für ihren Herrn oder von ihrem entsagungsvollen Dienst für die verehrte, doch unerreichbar hohe Dame. Gewiss identifizierte sich die ritterlich-höfische Gesellschaft gern mit dem, was sie hörte, mit dem zwar nicht völlig unkritischen, im Ganzen aber doch idealen Bild, das die Dichtung von ihr zeichnete. Andererseits boten gerade die höfischen Feste auch reichlich Gelegenheit, bei Turnieren die alltägliche, kämpferische Seite des ritterlichen Daseins sehr realistisch zu praktizieren. Zwar gab es dafür feste Regeln, doch oft genug kostete die Beteiligten ihr leidenschaftlicher Einsatz das Leben. Im Jahr 1127 fand das erste in Deutschland sicher belegte Turnier vor den Toren Würzburgs statt, offenbar auf Initiative des Stauferherzogs Friedrichs II. Am glanzvollsten präsentierte sich die ritterliche Lebensform dann vielleicht in dem bereits von den Zeitgenossen als etwas Unvergleichliches gerühmten Hoffest, das des Herzogs Sohn Friedrich Barbarossa am Pfingstfest 1184 in Mainz veranstaltete, zur weithin sichtbaren Darstellung seiner überragenden kaiserlichen Autorität, zur Demonstration seiner Rolle als Führer der Ritterschaft des Reiches und seiner aktiven Bejahung ihrer Ideale. Stauferkaiser und Reichsfürsten – ein schwieriges Verhältnis. Alle diese Initiativen verursachten selbstverständlich immense Kosten, zumal die Großen untereinander in scharfer Konkurrenz standen, heftig um die wirksamste Nutzung ihrer Ressourcen, um die Ausweitung ihres Einflusses wetteiferten. In Deutschland bestimmte dieses Verhalten in besonders markanter Weise die geistlichen und weltlichen Reichsfürsten. Über 90 hohe Geistliche, darunter alle Erzbischöfe und Bischöfe, gehörten um 1250 zu dem erlauchten Kreis. Dazu 13 weltliche Große wie der böhmische König, alle Herzöge, der rheinische Pfalzgraf oder der Markgraf von Brandenburg. Ihr herausragender Rang unmittelbar nach dem Herrscher mit weitreichenden Herrschaftsbefugnissen in ihren umfangreichen Territorien beruhte auf der direkten Vergabe durch eben diesen Herrscher und auf der direkten Lehnsbindung an ihn. Das Lehnsrecht bot dem königlichen Lehnsherrn durchaus Eingriffsmöglichkeiten in die reichsfürstliche Sphäre. So erhob Barbarossa 1156 das zuvor von Bayern abgetrennte Österreich zum Herzogtum und belehnte damit seinen Onkel aus der Familie der Babenberger. 1180 entzog er seinem Vetter Heinrich dem Löwen nach Lehnsrecht die beiden Herzogtümer Bayern und Sachsen, und sein Enkel Kaiser Friedrich II. Schließlich verlieh 1235 Heinrichs Enkel Otto die Würde eines Herzogs von Braunschweig. Solche nach einem vorher festgelegten Zeremoniell feierlich vor der Elite des Reiches vollzogene Handlungen stärkten sicher das Ansehen des Herrschers als jener Instanz, die das gesellschaftliche Ordnungsgefüge letztlich legitimierte. Indes fand sich relativ selten die Gelegenheit zu derart prestigeträchtigen Auftritten. Die weltlichen Fürsten erbten ihre Würde für gewöhnlich von ihren Vorfahren und die hohe Geistlichkeit verdankte ihre Ämter als Folge des Investiturstreits in Deutschland wie sonst in Europa der Wahl durch kirchliche Gremien. Im Übrigen vollzogen die Staufer die geschilderten wie alle vergleichbaren lehnsrechtlichen Akte im Einvernehmen mit den Fürsten, von ihnen unterstützt, zuweilen sogar gedrängt. Ähnliches gilt für die Gesetzgebung, ein im 12. Jahrhundert noch recht neuartiges Herrschaftsinstrument. Barbarossa bediente sich seiner mit dem Erlass von Lehnsgesetzen und Landfriedensordnungen als einer der ersten Monarchen Europas. Friedrich II., der erste große Gesetzgeber des Mittelalters, krönte seinen zweiten Deutschlandaufenthalt 1235 dann mit der Verkündung des Mainzer Reichsfriedens, der die strukturellen Gegebenheiten des Landes, vor allem die zentrale Rolle der Reichsfürsten akzeptierte, zugleich aber die verbliebenen Kompetenzen der kaiserlichen Obergewalt zu sichern und zu mehren suchte. Zunächst eher ein programmatischer Entwurf, bezeichnete das Dokument doch den Rahmen der künftigen deutschen Entwicklung. Wie hier oder bei ihrer richterlichen Tätigkeit handelten die staufischen Herrscher ganz generell bei wichtigen Entscheidungen im Konsens mit den Fürsten. Dies war nach dem misslungenen Konfrontationskurs Konrads III. Der Weg, den Barbarossa einschlug, um die Fürsten wieder stärker an die kaiserliche Autorität zu binden. Und noch Friedrich II. Hielt an ihm fest. Wohl mit noch mehr Grund als sein Großvater hatten die Reichsfürsten doch ihre Stellung während des staufisch-welfischen Thronstreits zwischen 1198 und 1214 sehr erfolgreich weiter ausgebaut. Freilich tendierten die Fürsten auch danach immer deutlicher dazu, sich ganz auf ihre Territorien zu konzentrieren, da die Verhältnisse dort sich ständig komplizierten und ständig noch aufwendigere Maßnahmen erforderten. Immer kleiner wurde wohl in der Tat der Kreis derer, die es sich leisten konnten, regelmäßig Hoftage zu besuchen oder gar an einem kaiserlichen Italienzug teilzunehmen, also die imperiale Politik der Staufer mitzutragen. Mit diesen Zwängen und weniger mit mangelndem Interesse am Reich hängt es offenbar zu einem guten Teil auch zusammen, dass sich die Zahl der zu den Königswahlen anreisenden Fürsten, die bereits früher oft nicht allzu groß war, nun noch weiter verringerte und seit 1257 nur noch 7 von ihnen, den künftigen Kurfürsten, das Königswahlrecht als eine Art Monopol zustand. Diese gehörten denn auch fast durchweg zur traditionellen fürstlichen Spitzengruppe, wie die Erzbischöfe von Mainz und Köln oder zu den Aufsteigern der Ostsiedlungsepoche, wie der Markgraf von Brandenburg. Man sieht, der kaiserlich-königliche Vorrang war den selbstbewussten Reichsfürsten der Stauferzeit gegenüber recht schwer zu wahren. Eine wichtige Voraussetzung dafür erfüllten alle Staufer. Sie betrieben eine aktive, zeitgemäße Territorialpolitik. Besonders energisch und erfolgreich widmete sich Barbarossa nach 1167 der Vergrößerung des unmittelbar staufischen Territoriums und seiner planvollen, effektiven Verwaltung. Fachleute, vorwiegend aus der Reichsministerialität, förderten die bäuerliche Neusiedlung und das Gedeihen der Städte, deren künftige Rolle als Reichsstädte die Privilegien Barbarossas und Friedrichs II. Vorbereiteten. Zu Friedrichs wichtigsten Leistungen während seiner deutschen Jahre bis 1220 gehört es wohl, dass er das im Thronstreit stark geschmälerte Reichsgut wieder ziemlich vollständig der Krone zurückgewann. Vorteile und Lasten der Kaiserwürde. Wie Barbarossa wurden Heinrich VI. Und Friedrich II. Vom Papst in Rom zu Kaisern gekrönt. Seit Karl dem Großen bezeugte dieser feierliche Akt die einzigartige Würde des über die Monarchen Europas Erhöhten, seinen Rang als vornehmster Verteidiger von Kirche und Christenheit an der Seite des Papstes. Von Otto dem Ersten an hatten ausschließlich deutsche Könige die Kaiserkrone getragen und die Staufer knüpften ganz selbstverständlich an diese glanzvolle Tradition an. Sich ihr zu entziehen, hätte im Übrigen aller Welt als Zeichen der Schwäche und des Versagens gegolten. Die Kaiserwürde brachte die besondere Gottesnähe ihres Inhabers unmittelbar zur Anschauung und verlieh ihm deshalb zweifellos besondere Autorität. Sie lud ihm freilich auch Lasten auf. Die Kreuzzüge, die fast alle in die Stauferzeit gehören, verdeutlichen diese Ambivalenz. Nachdem von der Initiative Papst Urbans II. Bestimmten, sehr erfolgreichen ersten Kreuzzug, ging es in den folgenden Unternehmen um den militärischen Schutz der im Osten entstandenen Kreuzfahrerstaaten und damit um eine Aufgabe der Könige Europas und noch vor dem der Kaiser. In der Tat sah es Barbarossa, der 1147-48 schon seinen Onkel Konrad III. Auf einer völlig erfolglosen Kreuzfahrt begleitet hatte, nach dem Fall Jerusalems im Herbst 1187 als seine selbstverständliche kaiserliche Verpflichtung an, die Stadt an der Spitze eines christlichen Heeres zurückzuerobern, und er wurde dann auch europaweit als dessen Führer anerkannt. Er kam jedoch um, ehe er das Heilige Land erreichte, und sein Sohn Heinrich VI. Starb bereits kurz vor der Ausfahrt nach Osten. Erst Friedrich II. Sollte 1229 zum Ruhme des staufischen Kaisertums die Rückgewinnung Jerusalems gelingen, freilich auf ungewöhnliche Weise, nämlich auf dem Verhandlungsweg, überdies als ein vom Papst gebannter und gegen dessen ausdrückliches Verbot. Die zunehmende Instrumentalisierung der Kreuzzüge wie die Fragwürdigkeit ihrer traditionellen Form überhaupt, beides trat damals sehr klar zutage. Die Krönung des Kaisers in Rom bestätigte endgültig seine schon mit der deutschen Königswahl beanspruchte Herrscherstellung im ganzen Imperium. Dazu gehörte von Rechts wegen auch das Königreich Burgund. Die Aufmerksamkeit Barbarossas wie noch seines Enkels Friedrichs II. Galt indessen nahezu ausschließlich Reichsitalien mit den städtereichen, wirtschaftlich wie politisch gleich wertvollen Zentralregionen der Lombardei und der Toskana. Ein Durchbruch hier versprach nicht nur greifbare, etwa finanzielle Vorteile, sondern zudem die Stärkung des kaiserlichen Prestiges und Gewichts ganz allgemein und nicht zuletzt gegenüber den wachsende Bedeutung gewinnenden westeuropäischen Königreichen oder dem Papsttum. Die Aufsteiger, die Königreiche England und Frankreich. Die dominierende Rolle unter den Monarchen Westeuropas spielte zu Barbarossas Zeit König Heinrich II. Von England. Ihm gelang es, seinen königlichen Vorrang vor dem Adel wieder kraftvoll zur Geltung zu bringen, indem er mit sicherem Blick für die neuen administrativen Möglichkeiten der Epoche seine klar definierten Rechte als oberster Lehns- und Gerichtsherr sowie seine Ansprüche auf Steuern mit Hilfe einer von ihm abhängigen, auf die Scharifs in den Grafschaften gestützte Verwaltung konsequent durchsetzte. Zudem beherrschte er als sein Erbe oder aufgrund seiner Heirat mit Eleonore von Poitiers große Teile Westfrankreichs. Dort war freilich der französische König sein Lehnsherr, was immer wieder zu Konflikten führte. Nach dem frühen Tod seines Sohnes Richard Löwenherz und dem Übergang der Krone an dessen recht unbesonnen agierenden Bruder Johann Ohneland wandelten sich die Machtverhältnisse dann rasch zugunsten Frankreichs. Dort hatte Philipp II. Die straffe, zentralistische Verwaltung der Krondomäne um Paris vollendet. Nun nutzte er entschlossen Johanns Schwäche. Ein Urteil seines Hofgerichts entzog diesem die französischen Lehen und 1206 zwang er den auf dem Schlachtfeld Besiegten tatsächlich zum Verzicht auf seinen gesamten Besitz nördlich der Loire. Damit vergrößerte sich nicht nur der Umfang und Wert der Krondomäne ganz beträchtlich. Vor allem war die beherrschende Stellung Philipps in seinem Königreich von nun an unbestritten. Und die künftige Führungsrolle unter den Monarchen Europas, die seinem Enkel Ludwig dem Heiligen nach Friedrichs des Zweiten Tod zufallen sollte, begann sich abzuzeichnen. Seit den 1170er Jahren verbanden Freundschafts- und Bündnisabkommen die französischen Könige mit den Staufern. Englands Herrscher hingegen standen nach der Heirat Heinrichs des Löwen und Mathildes, der Tochter Heinrichs des II., im Konfliktfall auf der welfischen Seite. Erst die 1235 geschlossene Ehe Friedrichs des II. Mit Isabella, der Schwester des englischen Königs, führte dann zu einer Intensivierung der englisch-staufischen Beziehungen. Deutlich musste freilich bereits Barbarossa während seiner Auseinandersetzung mit Papst Alexander III. Erfahren, dass die hohe Geistlichkeit Englands, wie insbesondere Frankreichs und unter ihrem Einfluss auch die dortigen Könige, in solchen Fällen recht geschlossen für den Papst eintraten. Das lag zum einen, vor allem in Frankreich, an dem dort seit dem Beginn des 12. Jahrhunderts zu beobachtenden Nationalbewusstsein, dem mit Stolz empfundenen Gefühl der gemeinsamen Zugehörigkeit zu einer einzigartigen Nation, die es beispielsweise nicht länger hinnehmen wollte, dass ihr der deutsche Kaiser einen Papst einfach zudiktierte. Vor allem jedoch sah der westeuropäische Klerus im Papst den Garanten der im Investiturstreit errungenen kirchlichen Freiheiten. Er wurde deshalb zu einer neuen wichtigen Stütze des Papsttums bei der Abwehr kaiserlicher Ansprüche und verhalf diesem so zu größerer Unabhängigkeit vom Kaiser. Das Papsttum und der Streit um die rechte Ordnung der Christenheit. Der Investiturstreit hatte die Stellung des Papstes ohnehin gestärkt. Unumstritten war nun im Abendland seine Würde als geistliches Oberhaupt der Christenheit und als in allen wesentlichen Fragen letztlich allein entscheidender Lenker der Amtskirche. Dazu vertraten die Nachfolger Petri die feste Überzeugung, aus ihrer Binde- und Lösegewalt leite sich der menschlichen Sündhaftigkeit wegen ihr Recht, ja ihre Pflicht zur übergeordneten Kontrolle der Könige und Fürsten auch in weltlichen Dingen ab. Besonders nachdrücklich betonte Innozenz III. Die überragende Persönlichkeit des Abendlandes um 1200, die gottgewollte grundsätzliche Abhängigkeit jeder weltlichen Macht von der priesterlichen Autorität. Er schloss aus ihr, ein Herrscher vermöge seine Aufgabe nur dann vollkommen zu erfüllen, wenn er sich dem Papst als Christi Stellvertreter gehorsam unterordne. Gregor IX. Bannte Friedrich II. Zweimal, weil er diesen Gehorsam vermisste. Unterdessen definierten die Kirchenrechtler die besonders gravierenden Fälle herrscherlichen Versagens, die den Papst aus ihrer Sicht sogar berechtigten, einem Herrscher sein Amt zu entziehen. Und Innozenz IV., der brillante Jurist auf dem Stuhl Petri, richtete sich genau nach ihren Vorgaben, als er 1245 zu Lyon den Kaiser absetzte. An Widerspruch von weltlicher Seite fehlte es nicht. Philipp II. Von Frankreich etwa wies jede päpstliche Einmischung in seinen Konflikt mit dem englischen König scharf zurück. Und ebenso entschieden reagierten die Stauferkaiser. Unmissverständlich bekannte Barbarossa, er verdanke seine kaiserliche Würde allein Gott und der Wahl durch die Fürsten. Der Akt in Rom besitze einen bloß bestätigenden, keinen legitimierenden Charakter. Eine ausführliche, die gelehrte Diskussion aufnehmende Begründung für die Existenz der weltlichen Gewalt legte dann Friedrich II. Vor. Diese galt ihm als eine den sündigen, zum Gesetzesbruch, Egoismus und Streit neigenden Menschen unentbehrliche Institution, die ihnen Gott denn auch zur Durchsetzung der ihr Dasein allein ermöglichenden göttlichen Grundnormen gnädig gewährte. Zur Sicherung des irdischen Lebens durch Frieden und Recht war der Regent demnach von Gott gesetzt und dafür unmittelbar und ausschließlich ihm verantwortlich. Friedrich II., das Königreich Sizilien und der Kampf um die Reichsrechte in Italien. Zum grundsätzlichen Dissens zwischen Kaiser und Papst über die rechte Ordnung der Christenheit kam verschärfend der ganz konkrete Gegensatz ihrer politischen Interessen in Italien. Schon als Barbarossa dort die Rechte des Reiches wieder zur Geltung zu bringen suchte und dabei auf den massiven Widerstand einer unter Mailands Führung zur Lombardischen Liga zusammengeschlossenen Städtegruppe stieß, sah Papst Alexander III., den der Staufer als einen Verfechter der päpstlichen Suprematie hartnäckig bekämpfte, in dieser Liga natürlich eine willkommene Verbündete gegen den Kaiser. Friedrich II. Schien bei seinen eigenen Bemühungen um die Einforderung der Reichsrechte größere Erfolgsaussichten zu haben, standen ihm doch, anders als seinem Großvater, zusätzlich die reichen finanziellen und militärischen Ressourcen des Königreiches Sizilien, seines mütterlichen Erbes, zu Gebote. Er hatte dieses Reich tief umgestaltet und dabei die Gesetzgebung erstmals im mittelalterlichen Europa in großem Stil als Herrschaftsinstrument verwandt. Wie es seiner Amtsauffassung entsprach, ging es ihm in seinem Konstitutionenwerk vor allem um den Aufbau einer kompetenten, allein dem Recht verpflichteten Gerichtsbarkeit, die allen Untertanen gleichermaßen zu ihrem Recht verhalf. Indes finden sich daneben Vorschriften zum Verbraucherschutz, zur Ausbildung der Ärzte und Apotheker oder zur Reinhaltung der Luft und der Gewässer. Dazu kam eine umfassende Neuordnung der sizilischen Wirtschaft. Man sieht, die Zuständigkeit des Herrschers und seiner das Königreich nun flächendeckend erfassenden Verwaltung begann sich auf fast alle diesseitigen Lebensbereiche auszudehnen. Des Kaisers Beamte sorgten freilich auch für den pünktlichen Einzug der von ihm erhobenen Steuern, Gebühren und Zölle. Das Südreich blieb in der Tat Friedrichs zuverlässige Basis für seinen Kampf im Norden. Andererseits betrachtete die päpstliche Seite die Vereinigung des Imperiums mit dem sizilischen Regnum in seiner Hand als eine gravierende Bedrohung des derart umklammerten Kirchenstaates und damit als schwere Gefahr für die päpstliche Unabhängigkeit überhaupt. Entschlossen nutzte deshalb Gregor IX. Des Kaisers militärische Niederlage im Herbst 1238. Er verbündete sich mit der Lombardenliga sowie Genua und Venedig, um das sizilische Regnum zu erobern und den Staufer vom Thron zu stürzen. Noch kompromissloser und tatkräftiger setzte dann sein Nachfolger Innozenz IV. Seit 1245 alle ihm zu Gebote stehenden Mittel zur Vernichtung des Staufers, des Erzfeindes von Papst und Kirche und Verfolgers der Christenheit ein. Großzügige Finanzhilfen und die Entsendung von Militärberatern für seine oberitalienischen Verbündeten. Die konsequente Besetzung der deutschen und italienischen Bischofssitze mit seinen Gefolgsleuten, üppige Zahlungen, Privilegien und Ämter für seine geistlichen und weltlichen Freunde, geistliche Strafen, Amts- und Gunstentzug für seine Feinde. Auf seine Weisung hin predigten die Bettelorden den Kreuzzug gegen den kaiserlichen Ketzer. Der Ausgang der dramatischen, vielen Zeitgenossen als Vorzeichen der Endzeit erscheinenden Auseinandersetzung zwischen den beiden vornehmsten Gewalten der Christenheit war offen, als Friedrich II. Im Dezember 1250 überraschend starb. Sein Tod bedeutete zugleich das Ende des Imperiums als eines bestimmenden Faktors in Europa. Eine Bilanz. Die Stauferzeit führt uns also die letzte große Phase des mittelalterlichen Imperiums vor Augen, zugleich jedoch eine Epoche, in der sich bereits deutlich in die Zukunft weisende, zuweilen sogar an unsere Gegenwart erinnernde Verhältnisse und Anschauungen herausbildeten. Die Menschen jener Zeit gingen entschlossener als ihre Vorfahren daran, ihr Leben selbst zu gestalten. Mit einem geschärften Blick für die vorhandenen Möglichkeiten veränderten sie die vorgefundenen Verhältnisse, nutzten sie die Natur effizienter, verbesserten sie die Formen gesellschaftlichen Zusammenwirkens in Dorf und Stadt. Wissenschaftler beriefen sich zur Begründung ihrer Positionen ebenso auf ihr intellektuelles Vermögen wie Herrscher bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit. Dichter stellten eigenes Erleben ins Zentrum ihres Schaffens und bedienten sich dabei ihrer Muttersprache. Stolz empfanden sich Menschen einer bestimmten Nation zugehörig. Die wachsende Individualisierung und Vielfalt machte freilich nicht nur schöpferische Kräfte frei, sie erschwerte wohl auch den Zusammenhalt größerer staatlicher Gebilde und führte dazu, dass Herrscher wie der sizilische oder der französische König, um die Geschlossenheit ihrer Reiche zu wahren, straffe, zentral gelenkte Verwaltungen einrichteten. In Deutschland prägte diese Entwicklung die fürstlichen Territorien, sie festigte hier also die regionale Mannigfaltigkeit. Die übergreifende Einheit des Landes hatten die Staufer noch recht wirkungsvoll zu repräsentieren und zu sichern verstanden. Die Königsgewalt der folgenden Jahrhunderte indes vermochte ihr nur selten einmal vergleichbares Gewicht zu verschaffen.